Das ist der Fluss des Lebens. Es lohnt sich zu vertrauen. Es lohnt sich zu vertrauen. An jedem Tag. An jedem Tag. Und ich geh den Weg an jedem Tag. Ich geh ihn voller Zuversicht. Denk nicht an morgen, hier und jetzt, weil die Verbindung niemals bricht. Und ich geh den Weg an jedem Tag. Ich geh ihn voller Zuversicht. Denk nicht an morgen, hier und jetzt, weil die Verbindung niemals bricht. Und ich fühl meine Seele, die beste Freundin auf meinem Weg. Schon viel zu lang aus den Augen. Ich bin so dankbar, dass du mich bewegst. Ich weiß, es liegt in meiner Hand, wie lang du spürbar bleibst und mich führst. Ich will dir ohne Angst begegnen, will, dass du mich überall berührst. Komm, bleib bei mir. Ich bleib bei dir. Direkt in meine Seele. Hey, bitte bleib bei mir. Oh Mann, ich bleib bei dir. Ich weiß, du bleibst bei mir. Ich bleib bei dir. Ich weiß, du bleibst bei mir. Ey, bitte bleib bei mir. Und ich geh den Weg an jedem Tag. Ich geh ihn voller Zuversicht. Denk nicht an morgen, hier und jetzt, weil die Verbindung niemals bricht. Und ich geh den Weg an jedem Tag. Ich geh ihn voller Zuversicht. Denk nicht an morgen, hier und jetzt, weil die Verbindung niemals bricht. Und ich fühl sie die Einheit mit allem, was lebt. Hier und jetzt fließt in Einklang mit allem, was gibt. Und nur der, den die Liebe zeigt, ist unser Weg. Ich sing's nochmal. Fließt in Einheit mit allem, was gibt. Und auch wenn ich weiß, dass du mir niemals böse wärst und bleibst. Doch manchmal tut's mir leid, dass du dich zu selten erfährst, du bleibst. Das Beste, was ich hab, und gibst mir jeden Tag die Möglichkeit zu wählen, was ich mag. Gibst mir die Liebe, losgelöst zu sein. Yeah. Komm, bleib bei mir. Ich bleib bei dir. Hey, bitte bleib bei mir. Oh Mann, ich bleib bei dir. Ich weiß, du bleibst bei mir. Süße, ich bleib bei dir. Ich weiß, du bleibst bei mir. Oh Mann, ich bleib bei dir. Und ich geh den Weg an jedem Tag. Denk nicht an morgen, an jedem Tag. Und es lohnt sich zu vertrauen. Es lohnt sich zu vertrauen. Es lohnt sich zu vertrauen. Es lohnt sich zu vertrauen. Es lohnt sich zu vertrauen. Es lohnt sich zu vertrauen.